Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Gruß dir, du höchster Herr, Herr der vollständigen Wahrheit. Ich bin zu dir gekommen, mein Herr. Ich bin geholt worden, um deine Vollkommenheit zu schauen. Ich kenne dich und ich kenne deinen Namen. Ich kenne die Namen dieser 42 Götter in der Halle der vollständigen Wahrheit. Wer sich im antiken Ägypten mit dem Tod auseinandersetzen musste, wurde nicht allein gelassen. Eine umfassende magisch-religiöse Kultur versprach den Menschen Beistand und Hoffnung. Unter anderem existierte eine ganze Kollektion von Texten, die grundlegende Fragen beantworteten und Anleitung für das richtige Verhalten gaben. Bekannt wurde diese Textsammlung unter dem Namen Totenbuch der Ägypter, eine Bezeichnung, die auf den deutschen Ägyptologen Richard Lepsius zurückgeht. Er nahm auch die bis heute gültige Unterteilung in einzelne Sprüche oder Kapitel vor. Das Totenbuch mit allen bekannten Sprüchen existierte allerdings gar nicht. Denn jeder Totenbuchtext war eine neue, höchst individuelle Auswahl aus den vorhandenen Schriftstücken, so Dr. Silvia Schoske, Direktorin des Ägyptischen Museums in München. Es gibt Verwandlungssprüche, es gibt magische Texte, es gibt Hymnen, es gibt Gebete. Also es sind sehr unterschiedliche Gattungen, die da zusammengefasst werden. Der jeweilige Auftraggeber entschied, welche Sprüche für sein individuelles Totenbuch zusammengestellt werden sollten. Meist beriet er sich dabei mit einem Tempelpriester. Entscheidend waren neben persönlichen Vorlieben auch die finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen. Es gab regelrechte Musterkataloge, aus denen man sich das Passende heraussuchen konnte. Insgesamt sind heute rund 200 Sprüche bekannt. Ergänzt wurden die Texte durch teilweise farbenprächtige Bilder, die sogenannten Vignetten. Der Bildmagie schrieb man besondere Kräfte zu. Was man sich wünschte, was Dauer und Bestand haben sollte, wurde durch die bildhafte Darstellung sozusagen verewigt. Die Abbildung unerwünschter Situationen wurde dagegen meist vermieden. Sie sollten ja gerade nicht durch ihre bloße Darstellung eine Art von geheimem Leben entfalten. Aber auch Schrift und Sprache hatten nach ägyptischer Auffassung schöpferische Kraft. Nicht von ungefähr gehörte der Schreiber zu den angesehensten Berufen. Im Original trägt die Spruchsammlung des Totenbuches den Titel »Buch vom Herausgehen am Tage«, eine poetische Umschreibung des Gedankens der Auferstehung. Ziel des Verstorbenen war es, sich mit dem Sonnengott Osiris zu vereinigen. Mit jedem Sonnenaufgang wollte er das Grab verlassen und in den Himmel herausgehen. Ganz so, wie es offenkundig auch die Sonne jeden Tag aufs Neue tat. Grundsätzlich war der Ägypter davon überzeugt, dass der physische Tod nur den Übergang in eine andere Welt einleitete. Da ja für den Ägypter mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, ist gleichzeitig der Tod auch wieder der Beginn des neuen Lebens. Während der verschiedenen Epochen des Ägyptischen Reiches erlangte das Totenbuch eine immer größere Verbreitung. Vor fast 5000 Jahren, im sogenannten Alten Reich, schmückten die Texte die Wände der Pharaonengräber in den Pyramiden. Die ersten Spruchsammlungen wurden denn auch Pyramidentexte genannt. Im Mittleren Reich fanden sich die Texte an den Wänden von Särgen hochgestellter Persönlichkeiten und im Neuen Reich, ab 1550 vor Christus, war das Totenbuch bereits einer der beliebtesten Jenseitstexte überhaupt. Auch gut situierte Beamte und Handwerker ließen sich die Papyrusrollen, auf die der Text nun geschrieben wurde, mit ins Grab legen. Ägyptologen sprechen von einer Demokratisierung des Jenseitsglaubens. Wie der Name schon sagt, Pyramidentexte sind diese allerersten Texte lediglich für den König bestimmt gewesen. Also dort wurden die Gedanken niedergelegt, die den Aufstieg des verstorbenen Herrschers zu den Göttern formuliert haben. Und dann, bedingt durch auch eine Änderung sozialer Verhältnisse, sind diese Texte allmählich jedem Ägypter zugänglich gewesen. Die Sprüche gehören zu den ältesten religiösen Texten der Menschheit. Sie sollten dem Verstorbenen als Führer durch die Unterwelt dienen. Sie haben alle dieselbe Funktion, den Verstorbenen zu begleiten und auch in einem gewissen Sinne zu beschützen. Selbstverständlich hat auch der Ägypter Angst vor dem Tod gehabt, hat Angst vor dem Jenseits gehabt, wusste nicht, was ihn erwartet und hat ein höchst umfangreiches System entwickelt, um sich abzusichern. Gebete und Zaubersprüche, Anrufungen und die magische Kraft von Bildern bildeten eine Art Schutzschild für den Verstorbenen. Denn die Fahrt durch die Unterwelt, in der man nach dem Tod erwachte, war gefährlich. Dämonen und Geister, wilde Tiere und Ungeheuer bedrohten die Seele des Toten. Die pragmatischen Ägypter wollten kein Risiko eingehen. Sie verfassten regelrechte Landkarten für den Weg ins Jenseits, damit sich der Verstorbene jederzeit orientieren konnte. Man muss die Geografie der Unterwelt kennen. Man muss auch die Bewohner der Unterwelt kennen und richtig benennen können. Und da bieten natürlich die Texte auch eine gewisse Sicherheit. Und wenn er das alles in diesen Aufzählungen, in diesen Beschwörungstexten drinne hat, kann er auch keinen Fehler machen. Wenn ich etwas kenne, habe ich weniger Angst davor. Also wenn ich mir das Jenseits wirklich als ein Abbild des Diesseits vorstelle, mit Orten, die ich beschreibe, die ich schildere, denen ich Namen gebe, dann mache ich mir das Ganze etwas zugänglicher. Das nimmt mir die Angst. Die Ägypter gingen davon aus, im Jenseits wieder dieselbe vertraute Landschaft vorzufinden, die sie zu Lebzeiten bereits gekannt hatten, mit denselben Tieren und Pflanzen. Alles, was es auf der Erde gab, gab es auch im Jenseits, aber gleichsam in einer idealisierten Form. Die Paradiesesvorstellung, also wie es mir dort gehen wird, die ist für alle gleich. Und das ist in einem Land, das überwiegend aus Wüste besteht, wirklich die Paradiesvorstellung des Garten Edens, die ist in Ägypten. Das sind die Gefilde der Seligen, Kapitel 110 des Totenbuches, wo das auch eben illustriert wird. Die ewige Ernte, das ewige Blühen, die Verfügbarkeit von Wasser. Ich gehe dahin und ich pflüge dort. Denn ich bin Hotep in der Gottesstadt. Ich kenne die Namen der Städten, Gaue und Gewässer im Opfergefilde, in dem ich bin. Ich bin stark in ihm und bin verklärt in ihm. Ich esse in ihm und ich bewege mich in ihm. Ich pflüge in ihm und ich ernte in ihm. Der Tote geht im Jenseits meist denselben Tätigkeiten nach wie vor seinem Tod. Dabei stehen ihm allerdings zusätzliche Helfer, die Ushebtis, zur Verfügung. Ursprünglich war ein Ushebti der Stellvertreter des Verstorbenen. Später waren damit einfach Diener gemeint. Es ist das Kapitel 6 des Totenbuches, das den Ushebtis oft auf den Leib geschrieben wird, wo es dann heißt, wenn ich im Jenseits aufgerufen werde zur Arbeit, dann sollst du an meiner Stelle aufstehen und antworten, und daher unsere Bezeichnung. Antworten heißt altägyptisch Weshep, Ushep, also das Ushep ist der Antworter, und an meiner Stelle sagen, hier bin ich. Und daraus ist diese Vorstellung entstanden, dass eben die Ushebtis für den Verstorbenen im Jenseits bestimmte Arbeiten erledigen. Der Verstorbene braucht im Jenseits Kleidung, Gerätschaften und Kultgegenstände, und er benötigt Nahrung. Viele Gräber waren deshalb reich ausgestattet. Das sind zum einen die Dinge, die speziell nur für das Grab hergestellt worden sind. Also dazu zählt natürlich an vorderster Stelle der Sarg und die Maske vielleicht und dann natürlich bestimmte Götterfiguren, die Ushebtis, die Diener. Und dann ein zweiter Bereich, wo man tatsächlich einfach Dinge, die einen im Alltag umgeben haben, mitgenommen hat. Persönlicher Besitz, Kleidung, Waffen, Schmuck, Mobiliar, alles, was man sich nur vorstellen kann. Die Ägypter waren davon überzeugt, dass der Körper nicht für immer tot war, sondern sich mit der Seele wieder vereinen würde. Dem Erhalt des physischen Körpers wurde daher große Bedeutung beigemessen. Weil er sich das Weiterleben eben auch körperlich vorgestellt hat. Also nicht nur spirituelles Weiterleben, nicht nur die Seele existiert weiter, auch ein körperliches Weiterleben. Und daraus resultiert ja auch der Aufwand, den man getrieben hat mit Totenstiftungen, also wirklich auch mit Opfergaben, also dass wirklich auch die Nahrung vorhanden sein musste. Zu den entsetzlichsten Vorstellungen, die einen Ägypter plagen konnten, zählte die Zerstörung des physischen Körpers. Und daher ist auch ein Tod, bei dem der Körper vernichtet wurde oder verschwunden ging, abhanden kam, Ertrinken, Feuertod, eine ganz besonders grauenvolle Vorstellung für den Ägypter. Mit der Mumifizierung entwickelten die Ägypter eine ausgefeilte Technik, um den Zerfall der Leiche zu verhindern. Die Einbalsamierer verstanden die Kunst, den äußeren Körper für ein Leben in der Ewigkeit zu präparieren. Die inneren Organe wurden entfernt und der Leichnam mit kostbaren Essenzen durchtränkt. Vor allem bei den Pharaonen wurde dabei ein immenser Aufwand getrieben, der manchmal sogar eher schädlich war. Das bekannteste Negativbeispiel ist Tutanchamun, den man so mit Ölen und Salben vollgegossen hat, dass der Körper davon fast zerfressen worden ist. Also gerade dessen Mumie, um den man so einen gewaltigen Aufwand getrieben hat, ist eine der besonders schlecht erhaltenen. Organe wie Niere und Leber wurden ebenfalls mumifiziert und in speziellen Gefäßen, den sogenannten Kanopen, aufbewahrt. Jedes Organ war dem Schutz einer speziellen Gottheit unterstellt. Lediglich das Herz des Toten wurde nicht entfernt. Es galt als Sitz von Gefühl und Intelligenz und wurde durch ein besonderes Schutzamulett, den Herz-Skarabäus, bewacht. Nach ägyptischer Vorstellung verfügte jeder Mensch von Geburt an über verschiedene Seelenaspekte. Mit Ba wird die Seele des Toten bezeichnet. Dafür haben die ägyptischen Künstler, wie ich finde, auch wieder ein überaus reizendes Motiv gefunden. Der Ba hat die Gestalt eines Vogels mit menschlichem Kopf und menschlichen Armen. Und der Vogel, das ist natürlich der uralte Traum des Menschen vom Fliegen, symbolisiert die freie Beweglichkeit im Jenseits, während der Körper ja nun nicht so sich frei bewegen kann. Obwohl sich der Ba frei bewegen konnte, hatte er auch materielle Bedürfnisse, im Gegensatz zum christlichen Verständnis der Seele. Der Ba, der ebenso wie der Mensch Nahrung braucht, das ist deswegen ein sehr häufiges Motiv in den Szenen an den Grabwänden, dass neben dem Verstorbenen am Opfertisch seine Ba-Seele, der Ba-Vogel, das Vögelchen sitzt und ebenfalls versorgt wird. Die Ba-Seele kann nur in einen gut erhaltenen Körper zurückkehren. War dagegen der Körper zerfallen, hatte der Tote keine Heimstatt mehr und war dazu verdammt, für immer zu verschwinden. Ein Albtraum für jeden Ägypter. Goldene Nachbildungen des Ba-Vogels wurden dem Verstorbenen auf die Brust gelegt, um die Rückkehr des Seelenaspekts magisch zu beschwören. Auch im Totenbuch gab es dazu spezielle Anrufungen. Noch ein weiterer Seelenanteil überdauerte den physischen Tod des Menschen, der Ka. Er verließ den Körper des Sterbenden und existierte dann eigenständig weiter. Der Ka ist eine Art Doppelgänger, geistiger Doppelgänger des Verstorbenen, der vor allen Dingen auch beim Herrscher eine sehr große Rolle spielt und dort oft in bestimmten Szenen wirklich als zweite Figur, die hinter dem König steht, in menschlicher Gestalt dargestellt wird. Vielleicht könnte man auch sagen, es ist eine andere Form der menschlichen Seele oder die Entsprechung auch der Persönlichkeit auf der Ebene der Seele. Unsterblich zu werden war das wichtigste Ziel des Ägypters. Doch er musste nicht nur die Gefahren auf dem Weg durch die Unterwelt meistern, sondern auch noch eine weitere Prüfung bestehen. Die entscheidende Hürde ist das Jenseitsgericht oder das Totengericht gewesen, wo man sich nun für die im Leben, im Diesseits begangenen Taten rechtfertigen musste vor dem Jenseitsherrscher Osiris. Osiris ist die große Herrscher- und Richterfigur der Unterwelt, gleichzeitig aber auch ein Licht- und Fruchtbarkeitsgott. Er entscheidet, ob der Verstorbene weiterziehen darf in die seligen Gefilde des Jenseits, das Paradies. Dort hat nur Zutritt, wer ein Verklärter oder Gerechtfertigter ist. In einer höchst symbolhaften und dramatischen Bildersprache wird im Kapitel vom Totengericht die zentrale Szene geschildert. Das Herz des Toten steht auf dem Prüfstand. Es wird in eine Waagschale gelegt und darf nicht schwerer sein als die Feder der Göttin Ma'at. Sie verkörpert die Idee einer universalen Ordnung und Harmonie. Ma'at ist eigentlich ein abstrakter Begriff. Ma'at ist sehr, sehr komplex zu umschreiben. Wir übersetzen, je nachdem, in welchem Kontext es auftritt, also wenn es im Umfeld des Königs auftaucht, übersetzen wir ganz gerne Weltordnung. Der König ist der Garant der Ma'at, der Weltordnung. Wenn man im Bereich des Totenbuches ist, dann übersetzt man Ma'at oft mit Gerechtigkeit, mit Wahrheit auch. Es kann auch ein eher juristischer Begriff sein. Es ist eigentlich der positive Begriff für ethische Wertvorstellungen. Erst wenn der Verstorbene die Wägung des Herzens erfolgreich überstanden hatte, war er glücklich im Jenseits angelangt. Dann war auch seine Unsterblichkeit garantiert. Der Ägypter hat natürlich, um seine Unvollkommenheit wissend, davor Angst gehabt. Und er hat auch das, was dann passieren könnte, sich sehr drastisch vorgestellt. Zu jeder Szene des Totengerichts gehört die große Fresserin. Das ist ein Mischwesen aus den drei gefährlichsten Tieren, die der Ägypter kannte, nämlich zusammengesetzt aus Krokodil, Nilpferd und Löwe. In dieser entscheidenden Phase bittet der Verstorbene sein eigenes Herz um Hilfe. Mein Herz meiner Mutter, mein Herz meiner Mutter, mein Innerstes meines Wesens, stehe nicht auf gegen mich als Zeuge, trete mir nicht entgegen vor Gericht, rebelliere nicht gegen mich vor dem Wägemeister. Er sagt also regelrecht, sage nicht aus gegen mich. Also was ja eigentlich so ein bisschen eine Art Eingeständnis ist, so ganz perfekt habe ich doch nicht gelebt. Und vielleicht könnte man das ja unter den Tisch fallen lassen. Also ich finde diesen Punkt zutiefst menschlich. Das ganze Leben des Verstorbenen entfaltet sich gleichsam noch einmal vor Osiris, dem obersten Richter. Im negativen Sündenbekenntnis zählt der Tote eine Reihe von Verfehlungen auf, die er nicht begangen hat. Der Ägypter formuliert nicht, ich habe nicht das und das gemacht, ich habe nicht das und das gemacht, sondern er beginnt mit der Verneinung. Nicht habe ich bewirkt das Leiden der Menschen, noch meinen Verwandten Zwang und Gewalt angetan. Nicht habe ich das Unrecht an die Stelle des Rechtes gesetzt, noch verkehrsgepflegt mit dem Bösen. Die 10 Gebote haben das in Form einer Aufforderung, du sollst nicht. Und der Ägypter formuliert, nicht habe ich. Also kommt natürlich auch vor, nicht habe ich Ehebruch begangen, nicht habe ich meine Eltern nicht versorgt. Und also alle diese ganz zutiefst menschlichen Verhaltensweisen. Der Verstorbene wusste, dass er kein perfektes Leben geführt, sondern die eine oder andere Verfehlung begangen hatte. Das negative Sündenbekenntnis war kein Versuch, die begangenen Sünden zu leugnen. Vielmehr wollte sich der Ägypter durch diese magische Beschwörung von allen begangenen Fehlern reinigen. Wog das Herz des Toten schwerer als die Feder der Ma'at, wurde es von der großen Fresserin verschlungen und der Mensch starb in den zweiten, endgültigen Tod. Dieser zweite Tod löschte alle Erinnerungen an den Verstorbenen aus. Er hörte auf zu existieren. Der zweite Tod war die schwerste Strafe, die sich der Ägypter vorstellen konnte. Meisterte der Verstorbene dagegen die letzte Prüfung, wurde er selbst zu Osiris und durfte künftig im Kreise der Götter leben. Durch das Bestehen der Prüfung vor dem Jenseitsgericht bekommt der Ägypter eine andere Natur, ein anderes Wesen. Er ist nicht tot. Er ist ein Gerechtfertigter, altägyptisch Ma'acheru, man könnte das auch mit Verklärter übersetzen, also ein Wesen, das auch eine gewisse Göttlichkeit besitzt. Er ist nicht direkt ein Gott, aber er ist kein reiner Mensch mehr. Der Osiris-Mythos ist ein zentraler Bestandteil der ägyptischen Jenseitsvorstellungen. Osiris ist die universelle Lebenstätigkeit, Er ist in allem enthalten. Der Mythos des Osiris besagt ja, dass er ein Herrscher auf Erden gewesen ist, dem von seinem Bruder Seth die Herrschaft geneidet wurde und der ihn deswegen mit einem Trick getötet hat, zerstückelt hat, und die Gemahlin des Osiris hat ihn wieder zusammengesetzt. Der Tod wird als Zerrissenheit erfahren. Neues Leben entsteht durch die heilende Kraft der Liebe. Im antiken Ägypten wird das Sterben in einen größeren Zusammenhang gestellt. Der Tod findet seinen Platz im ständigen Zusammenspiel von Werden und Vergehen, das sich auch in der Natur widerspiegelt. Chepa, das ist das Wort für Werden und Entstehen, ist der jugendliche Sonnengott am Morgen, der auch die Gestalt eines Skarabäus einnehmen kann. Und Reharachte, falkenköpfig, ist die Sonne am Mittag, wenn sie am heißesten brennt. Abends ist es dann Atum, eigentlich eine Schöpfergottheit. Und in der Nacht hat der Sonnengott die Gestalt eines Widders. So wie die Sonne gleichsam jeden Morgen neu geboren wird, wie sie nach jeder Nacht den Sieg über die Dunkelheit davonträgt, so triumphiert am Ende auch die Ewigkeit über den physischen Tod. Dieser bedeutet nicht absolute Vernichtung, sondern das Tor zur Unsterblichkeit. Und auch Seth, der Mörder des Osiris, ist nicht die Verkörperung des Bösen schlechthin, sondern hat seine Funktion im kosmischen Geschehen. Man darf nicht vergessen, Seth ist trotzdem eine der großen Gottheiten. Es ist eigentlich die Widerspiegelung dessen, dass zum Guten auch das Böse gehört. So als ob man von der Erkenntnis her sagen würde, auch das Böse, auch das Negative gehört zum Leben. Und das Gute kann sich nur dadurch definieren, dass es sich vom anderen absetzt. Der ägyptische Jenseitsglaube hat auch spätere Religionen wie das Christentum beeinflusst. Wesentliche Motive ähneln sich. So etwa das der heiligen Familie, Osiris, Isis und ihr Sohn Horus. Die Idee eines Gerichts, vor dem sich jeder Mensch am Ende seines Lebens verantworten muss. Die Vorstellung vom Paradies. Und schließlich der Gedanke der Auferstehung, die ein Gott durch die Überwindung des eigenen Todes gleichsam den Menschen exemplarisch vorgelebt hat. Osiris besiegt den Tod, indem er sich ihm stellt und durch ihn hindurchgeht. Ich glaube, dass es völlig selbstverständlich ist, dass wir hier eine ganz entscheidende Kontinuität in der Religion zu sehen haben, wenn man bedenkt, dass das Christentum ja als allererstes in Ägypten Fuß gefasst hat. Warum wohl? Im Jenseitsglauben der Ägypter, wie auch in vielen anderen Religionen, findet sich ein Grundgedanke, der bis heute aktuell ist. Wer den Tod bannen will, sollte ein ethisches Leben führen. Ein Leben der Solidarität und menschlichen Zuwendung. Der Weg in die Unsterblichkeit führt über die Herzen der anderen.